Welch ein wunderbarer Tag ist genau das, was ich mag. Welch ein wunderbarer Tag ist genau das, was ich mag. Solch ein Tag, der kommt nicht oft, habe lang darauf gehofft. Welch ein wunderbarer Tag, solch ein wunderbarer Tag, der ist genau, was ich mag. Solch ein Tag ist lange her, freute mich darauf so sehr. Welch ein wunderbarer Tag, solch ein wunderbarer Tag, der ist genau, was ich mag. Sonnenschein, blauer Himmel wird man überall nur sehen. Viele Menschen froh und glücklich werden gerne Schlange stehen. Jeder darf, jeder will in die weite Welt nun gehen. Frei von Zwang, frei von Angst, kann man Herzen sie sich sehen. Sieh die Kinder, wie sie toben, laufen lachend hin und her. Und das junge Paar dort oben, beide lieben sich wohl sehr. Wie die Mutter und der Vater freuen sich der Kinderschar. Und die Alten mit dem Kater lächeln wie das junge Paar. Alle können sich nun freuen, dass die schwere Zeit vorbei. Niemand muss es mehr gereuen, wenn er atmet tief und frei. Sieh die Kinder, wie sie toben, laufen lachend hin und her. Und das junge Paar dort oben, beide lieben sich wohl sehr. Alle können sich nun freuen, dass die schwere Zeit vorbei. Niemand muss es mehr gereuen, wenn er atmet tief und frei. Wie die Mutter und der Vater freuen sich der Kinderschar. Und die Alten mit dem Kater lächeln wie das junge Paar. Sonnenschein, blauer Himmel wird man überall nur sehen. Viele Menschen froh und glücklich werden gerne Schlange stehen. Jeder darf, jeder will in die weite Welt nun gehen. Frei von Zwang, frei von Angst kann man Herzen sie sich sehen. Welch ein wunderbarer Tag, solch ein wunderbarer Tag ist genau das, was ich mag. Welch ein wunderbarer Tag, ist genau das, was ich mag. Sonnenschein, blauer Himmel wird man überall nur sehen. Viele Menschen froh und glücklich werden gerne Schlange stehen. Jeder darf, jeder will in die weite Welt nun gehen. Frei von Zwang, frei von Angst kann man Herzen sie sich sehen. Welch ein wunderbarer Tag, ein wunderbarer Tag.